Händen, Wetterhütchen in den Händen. Getrieb hat sich verfolgt, hat sich gejagt, doch die arme Unschuld wurde nicht gefragt. Renne weiter, renne nur zu, lauf um dein Leben, denn du weißt ja nicht, wer bist du. Verräter, Verräter, unserer Väter. Verräter, Verräter, unserer Väter. Schmerzen wachsen, Seele fällt, der Dunkel reißt das Fest. Weg auf dich, die Kleine, Gewicht, als du dich noch mal nach mir geweckt. Bist eingedrungen, schwierig, wie ein schwarzer Zweig. Doch im neuen Reich wird es nie wieder so sein.